Moin, moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Immer dieser Stress und besonders am Abend. Ich hatte heute ein bisschen aufgeräumt hier und auf einmal ist mir aufgefallen, die Schale, die Schüssel, wo ich meinen Schwapsi-Schlüssel drin habe, war nicht mehr an ihrem Platz. Ich sage immer Schwapsi. Das sind die Fahrräder mit den blauen Reifen. Also die fahren hier durch Oldenburg durch und ich glaube auch in anderen Städten gibt es das. Sind halt Mietfahrräder, kosten 20 Euro, haben blauen Reifen. Und da hatte ich den Schlüssel. Auf einmal war der weg. Ich weiß, die haben für solche Notfälle immer einen Ersatzschlüssel auch da. Und die kommen auch selbst im Reifen auf Puppen vorbei, habe ich aber bis jetzt noch nicht genutzt. Und ja, das hätte bestimmt 20, 30 Euro gekostet, wenn nicht noch mehr. Und dann ist es mir auf einmal eingefallen, ich habe eine Tüte mit Krimskrams in die Ecke gepfeffert, weil ich halt aufgeräumt habe. Und da war der Schlüssel drin. Oh. Immer dieser Stress am Abend, also das ist für mein kleines Löwenherz überhaupt nicht gut. Also, da kriege ich direkt Schweißausbrüche. Naja, ist auf jeden Fall wieder aufgetaucht und kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Also Leihfahrrad und Schwapsi, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, Schwapsi. Haben einen blauen Reifen, die fallen sofort auf. Ja gut, ich habe mit Gepäck, ich glaube, ohne Gepäckträger kosten die, glaube ich, unter 20 Euro. Und ich zahle mit Gepäckträger 22 Euro. Und habe ich aber schon, glaube ich, 3 Jahre oder so. Ja, und naja, für das Geld hätte ich mir schon eins kaufen können. Für die, lass mich mal ganz kurz überschlagen, 20 mal 10 sind 200, 400, 600, oh, schon 700 Euro, ne? Aber wie gesagt, die kommen vorbei, wenn irgendwas ist, ne? So, wollte ich nur mal ganz kurz loswerden. Aber mir geht es auch körperlich gar nicht gut irgendwie. Bei mir wirkt das immer noch nach mit dem Mädel. Wo ich wirklich lieb und nett zu war und die mich dann so angepuppt hat. Und sagt, sowas schlägt mir jetzt auch mit dem Schlüssel. Das schlägt mir auf den Magen. Das schlägt mir sofort auf den Magen. Und, oder wenn ich dumm angemacht werde. Und kriege ich direkt Kopfschmerzen und keine Ahnung. Also, was haben wir denn? 9 Uhr? Ich gucke noch ein bisschen Mädel Detective oder wie der Schwachsinn heißt, auf Nitro. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich noch eine Kopfschmerzen. Ich glaube, ich mache die Heizung wieder aus. Ich brauche frische Luft an meinem kleinen sexy Körper. So, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht, das war's jetzt erstmal wirklich für heute und ja, wie immer, bleibt mir gewogen, noch einen angenehmen Abend und ich bin froh, dass der Schlüssel wieder aufgetaucht ist und nächste Woche habe ich mein Mäuschen wieder und da kann ich wieder kuscheln. So, bleibt mir gewogen, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend und ja, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt sagen soll. Das ist in einem Rutsch hier. Ich habe auch nichts geschnitten und ja, bis später. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ciao.